nach Haus. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Niklausabend da, bald ist Niklausabend da. Dann steck ich den Teller auf, Niklaus legt bestimmt was drauf. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Niklausabend da, bald ist Niklausabend da. Wenn ich schlaf, dann träume ich, jetzt bringt Niklaus was für mich. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Niklausabend da, bald ist Niklausabend da. Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Niklausabend da, bald ist Niklausabend da. Niklaus ist ein guter Mann, dem man nie genug danken kann. Lustig, lustig, tralalalala, Niklausabend da, bald ist Niklausabend da.